Von hier. Ich lass die Enden auf an jeder Schnur, mein bist du nur, ich halt die Spur. Ich find es sehr, sehr einfach wahr zu sein, ich find mich, wenn der Tag ging, stets allein. Ja, ich gesteh, bei dir spiel ich den Tor, mein bist du nur, ich halt die Spur. So war wie nachts es dunkel hell der Tag, ich dich doch Tag und Nacht im Sinne hab. Und ich weiß, Glück beweist es wie ein Schwur, mein bist du nur, ich halt die Spur. Du fandst den Weg, auf dem ich bei dir bleib, du bist der Grund, aus dem ich meine Liebe zeig. Ich weiß für dich gar Änderung, ich erfuhr, mein bist du nur, ich halt die Spur. Ich wache streng über das Herz von mir, ich halt die Augen stets weit offen hier. Lass die Enden auf an jeder Schnur, mein bist du nur, ich halt die Spur.